Es ist Freitag, der 9.5.2025. Heute ist Lindler läuft und ich habe hier gerade zwei Protagonisten, Mitläufer aus dem Team 9, exklusiv vor dem Lauf. Wir werden sie vielleicht nach dem Lauf nochmal hören, aber im Moment haben wir hier den Christo und den Robin. Ja, tolle Geschichte. Robin läuft im Anzug standesgemäß mit Pilotenbrille und Christo in einer hübschen Laufkombination trainingsmäßig. Christo, wie fühlst du dich? Schlecht. Ich habe überhaupt gar keine Lust. Ich wurde hierzu gezwungen und ich glaube, das wird nichts. Aber was macht man nicht alles für die Familie? Was macht man nicht alles für die Familie? Was heißt gezwungen? Wer hat dich denn gezwungen? Kann man einen jungen Mann in deinem Alter zwingen? Ja, so ein bisschen gruppenzwangmäßig. Meine Mutter hat mit meiner Freundin geklärt, dass wir das wohl machen. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Dann war ich mit angemeldet. Du konntest nicht Nein sagen. Eine gnadenlose Geschichte. Und was sagt der zweite Protagonist, der Robin, dazu? Ich bin nur Begleitschutz für Frau Mama. Begleitschutz für Frau Mama. Deswegen läufst du auch im Anzug? Selbstverständlich. Aha, das ist ja absolut cool. Und du wirst immer bei der Mutter bleiben oder läufst du dein eigenes Ding? Nö, stets dabei und griffbereit. Das heißt also, im Zweifelsfalle, sollte sie fallen, wirst du sie fangen und sollte sie als Letzte durchs Ziel laufen, das kann nicht passieren, weil der Letzte wirst dann du sein? Exakt. Ja, knaller Sache. So, und wie glaubst du, wird sie sich schlagen? Mit den Fäusten. Ah, super Geschichte, mit den Fäusten. Schlagfertig wie immer, der Junge. Wer hätte es gedacht? Ja, also ihr seid noch guter Dinge. Ihr seid richtig fit, du siehst auch sehr, wie soll ich sagen, fokussiert. Ich würde sagen, fokussiert aus. Alles für den Job. Und keine Sorge, dass du eventuell die Brille verlieren könntest während des Laufs. Also die sitzt perfekt, die ist die hält. Also selbst wenn du über härteres Gelände abkürzen müsstest. Mit Sicherheit. Wahnsinn. Ja, schöne Geschichte. Ich sehe auch die Mutter, aber ja, sie hat auch eine besonders schöne Laufkombi an. Im Hintergrund hört man vielleicht auch so ein bisschen den Hall aus Richtung des Marktplatzes. Da sind auch schon Läufe gewesen. Ich denke mal, der 4-Kilometer-Lauf, der läuft noch gerade. Die Bambinis sind auch schon, aber ich gehe davon aus, dass die Mutter nicht zu einem Interview bereit ist. Ich schalte dann mal raus und wir hören uns später. Herzlich willkommen hier im Laufstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 228, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Lindler läuft 2025. Ich habe mir einen schönen Platz gesucht, ohne GEMA-pflichtige Mucke, wenig Schaulustige nebst einer Bank und einer Verkehrsinsel. Doch hört selbst. Ja, ich sitze hier in einer Bushaltestelle, deswegen klingt es auch ein bisschen lustig. Ecke Eichenhofstraße, Kamperstraße. Die Straße ist hier einseitig gesperrt, die haben das wohl per Ampel geklärt. Und hier wird auch gleich das Feld fünfmal vorbeilaufen. Für diejenigen, die 10 Kilometer laufen, allerdings ist es jetzt erstmal 20 nach 7. Losgehen soll es wohl um 7:30, wenn das alles vernünftig läuft, das weiß man jetzt nicht. Mal die Autos abwarten. Und es scheint ja auch eine relativ beliebte Strecke zu sein. Kommt gerade einer mit dem Fahrrad, der fährt die ab, aber der gehört wohl nicht zum Feld. Keine Ahnung, werden mal schauen, wie es hier gleich weitergeht. Ja, leichte Verkehrsbehinderung hier im Ort, aber das ist natürlich eins der Highlights, die wir hier im Ort haben. Jedes Jahr Lindler läuft, die kleinen, dann die 4-Kilometer-Runden und ich weiß gar nicht, ob es irgendwas dazwischen gibt. Und am Schluss die 10-Kilometer-Läufe. Am Schluss soll es wohl seitens eines Anbieters hier eine Drohnenvorstellung über der Jugendherberge geben. Wie das wird, ob das wird, weiß ich nicht, ob ich es zu sehen bekomme, auch nicht. Weil ich bin ja hier für das Team 9, um zu gucken, wenn sie vorbeikommen, wo sie laufen und wie es ihnen geht. Natürlich nehme ich dabei auch diesen Podcast auf, ist ja logisch. Alles nur für euch. Ich mache nochmal aus, bis das gleich losgeht, weil ich brauche hier nicht das Nichts kommentieren. Das ist ja schließlich so mehr der Öffentlich-Rechtliche, ne? In dem Sinne, bis gleich. So, es geht los. Die Streckenkontrolle kommt. Die ersten Läufer kommen. An der Spitze der Männer fährt ein Moped. Elektromoped. Ob die Frauen einzeln laufen, weiß ich nicht. Sieht wohl so aus. Interessant, dass man das trennt. Aber ja, das ist hier die unangenehmste Ecke überhaupt, weil es geht hier stetig bergauf und jetzt kommt so ein Knippen, sag ich mal. Das heißt, nach dieser stetigen Steigung kommt dann noch einmal ein kleinerer, extremer Hügel. Und wenn die über den rüber sind, dann geht es erst wieder runter bergab in den Ort. Ein paar Leute sehen auch schon richtig geschlaucht aus. Aber wieso da spitze Männer stand, weiß ich nicht. Hier kommt auch einiges an Damen vorbei. Insofern alles schick. Ich warte jetzt drauf, die ersten von Team 9 zu sehen. Aber da ist im Moment noch nichts im Blick. Da ist eine ganze Menge los. Tirili. Es gibt Gruppen, die laufen teilweise geschlossen. Da wird sich vielleicht erst in der 5. Runde die Spreu vom Weizen trennen. Wir werden sehen. Aber im Moment sehe ich noch nichts von Team 9. Wo bleiben sie? Werden sie sich eher im hinteren Teil des Feldes einordnen oder es ist jetzt noch ein gemäßigter Lauf. Klar, für einen Sprint ist es noch viel zu früh. Es ist die erste von 5 Runden. Aber ja, es halten sich alle recht wacker. Wobei der, die eine oder andere sieht auch schon ein bisschen gestresst aus. Hier ein Mensch, das sieht aus wie im Hawaii-Hemd mit Hawaii-Hose. Ja, das sieht gut aus. Team 9 ist nicht ganz am Ende. Sie kommen jetzt langsam, aber sicher auf. Ich sehe sie schon. Team 9! Ja, da läuft sie mit ihrem Bodyguard. Ah. Autos fahren vorbei. Und die erste Runde ist da durch. Ich setze mich wieder hin, Leute. Jetzt dauert es ein Viertelstündchen. Und dann kommen sie wieder vorbei. Es ist jetzt 6 Minuten nach halb, sprich 19.36 Uhr. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Es ist noch nicht das Ende des Feldes. Die letzten kommen noch. Ja, aber sie laufen stetig. Sieht noch nicht nach Aufgabe aus. Und es kommt aber kein Endrad. Oder kommen da hinten noch welche? Ich weiß es gar nicht. Wir warten ab. Vielleicht hört man aus dem Ort die Samba-Gruppe. Es gibt hier so Samba-Trommler, die sind jedes Jahr dabei. Und was natürlich an so einem Tag wie heute nicht fehlen darf, sind die Autofahrenden der Tuning-Fraktion, denn die einen oder anderen nutzen die Gelegenheit, um ihre getunten Fahrzeuge vorzuführen. Allerdings sind auch einige Leute mit Rädern unterwegs. Da hört es vielleicht die Samba-Gruppe. Das ist jetzt die Frage, ob die Spitze schon am Start ist. Aber die können eigentlich noch nicht durch sein. Obwohl doch, es sieht so aus. Tatsächlich kommen die ersten Läufer wieder durch. Der Knaller. Da ist aber einer richtig dabei. Mann. Der legt aber was drauf. Es sind jetzt 9 Minuten seit dem Start vergangen und die ersten laufen wieder an mir vorbei. Der zweite. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, die sind gut unterwegs. Nummer 6, Nummer 7. Und dann kommt eine Weile nichts mehr. Doch hinten in der Kurve sind die nächsten Läufer, beziehungsweise der nächste Läufer. Nein, es sind sogar ein paar mehr. Das ging aber schnell. Das heißt, wenn die so weiterlaufen, dann sind die theoretisch in 5 mal 9, 35 Minuten durch. Wow. Es hieß eigentlich, dass die Laufenden nicht mit Ohrhörern laufen dürfen oder mit AirPods, wie auch immer das Zeug heißt. Aber dummerweise machen sie es trotzdem. Und offensichtlich scheint es jetzt so zu sein, dass die Spitze, während das Feld zum zweiten Mal durchläuft, der Spitzenläufer die dritte Runde durchzieht. Das heißt, das Elektromotorrad macht eine Gasse frei für den Spitzenkandidaten. Derweil ist von Team 9 noch nichts zu sehen. Ja, es sieht ganz so aus, als würde ein Teilnehmer des Team 9 gerade vorbeikommen. Jeden Moment. Aber er geht ungefähr so schnell, wie die anderen laufen. Mag es sein, dass er lange Beine hat? Wir wissen es nicht. Doch, er beginnt. Er läuft. Er startet durch. Team 9! Darf ich dir die übergeben? Klar. Sehr schön. So, ich habe dann eben eine Jacke bekommen. Irgendwas ist ja immer. Es ist die Jacke von der Holden. Da und da kommt auch noch das Schlusslicht. Team 9. Team 9! 19.49 Uhr. Team 9 ist zum zweiten Mal durch. So, wenn wir jetzt überlegen, 6 Minuten, nochmal 6 Minuten, dritte Mal 6 Minuten, 18 Minuten. Das heißt, theoretisch müsste unter Umständen vielleicht gleich der hochqualifizierte erste Läufer zum dritten Mal hier durchlaufen, bevor, obwohl, das könnte sogar sein, dass die jetzt hier schon zum dritten Mal sind. Es wird wirr, weil das Moped kommt ja immer vor der Spitze und langsam vermischt es sich. Aber von der Überlegung her sieht es so aus, dass der Underdog trotz kurzer Spaziereinlagen an der Spitze läuft. Wobei, naja, hier kommt die Spitze jetzt zum dritten Mal durch. Nein, das ist die Spitze Frauen. Ne? Versteht auch kein Mensch. Egal. Das, was da eben an mir vorbeigekraxelt ist, war so eins von diesen Elektromopeds. Ja, nein, also der eigentliche Läufer ist der Bodyguard der Holden und der bleibt natürlich bei der Holden, wie er es auch schon im Interview gesagt hat. Deswegen... Ah, spitze Männer, dritte Tour. Ja, die Stimmung ist bodenlos. Hier ist tatsächlich eine einzelne Person neben einer Ordnerin, die meint, klatschen zu müssen. Das macht sie super. Das hat sie gelernt. Die war mit Sicherheit schon auf vielen Konzerten. Ich hoffe, dass ihr morgen die Hände wehtun. Das ist nichts für diese Aufnahme. Ich habe mir die Stelle extra ausgesucht. Hier mitten auf der Verkehrsinsel. Links die Autos, rechts die Laufenden. Aber jedes Mal nach einer 20 Meter Pause laufen die Nächsten. Und warum fährt jetzt hier ein Bus? Theoretisch sollte heute hier eigentlich kein Bus fahren. Naja, wir wissen es nicht. Tja, kommt vom Klatschen, kriegt mal Husten. So sieht's aus. Ja, was habe ich eben gesagt? Also die Leute, die mit Sound im Ohr laufen, sollten eigentlich disqualifiziert werden. Aber scheint hier letztendlich doch niemand zu interessieren. Oder sie laufen ganz einfach so mit. Jetzt hüpft sie sogar noch beim Klatschen. Meine Zeit, ist die Dame enthusiastisch. Und der Spitzenläufer ist schon wieder an mir vorbei. Er braucht nur noch eine Runde und dann ist das Thema für ihn durch. Komm, Uschi, komm! Uschi! Dass er jetzt beim Laufen noch daran denken kann. Schick! Why not? Hier kommt noch ein Läufer, rennt so ziemlich am kompletten Feld vorbei. Das hat was. Und jetzt zerfasert es zum Ende hin. Wollen wir mal schauen, wo das Team 9 bleibt. Es ist jetzt 20 Uhr. Wenn sie noch gut in der Zeit sind, dann dürften sie in den nächsten 1-2 Minuten hier vorbeikommen. Christo geht spazieren. Teile des Felds laufen an ihm vorbei. Er wird jetzt gleich hier oben auf Höhe der Kreuzung Eichenhofstraße-Kamperstraße wahrscheinlich wieder durchstarten, damit er laufend aufs Foto kommt. Aber eigentlich hätte man nicht gedacht, dass er die ganze Strecke mal eben hinterher spaziert. Gleich ist er dabei. Und da hinten kommen auch schon die anderen. Team 9! Dass du immer nach vorne bist, super! Da kommt die Holde mit ihrem Bodyguard. Er absolut entspannt. Sie super drauf. Ja. Sie ziehen es durch. Läuft supi. Ja. Team 9! Team 9, nächste Runde kann ich hier was reinquatschen. Das macht er, das ist super. Ein wenig abgeschlagen. Die Spannung steigt, es fehlt noch wer. Oder habe ich sie übersehen? 20.06 Uhr. Sie zieht's durch. Sarah, Team 9. Zipfi-Klatscher. Boys Zipfi-Klatscher. Der absolute Knaller. Hier läuft jemand im Rock barfuß. Kaum zu glauben. Auf Thea 10 Kilometer barfuß zu laufen, finde ich schon herausragend, insbesondere aufgrund der Härte des Untergrunds, kaum Polsterung, also ist schon der Hammer. Gerade wenn hier noch so dass der eine oder andere Splitstein liegt. Ja. 20.15 Uhr. Ich wundere mich, wo der Spaziergänger bleibt, der ja theoretisch noch praktisch die Vorhut ist, aber er ist nicht zu sehen. Doch, er kommt um die Kurve, laufend, unglaublich. Er gönnt sich nicht das letzte bisschen und er hat einen Schritt. Ja, und es sieht auch so aus, als wenn jetzt gleich recht entspannt die Holde mit dem Bodyguard an mir vorbeiziehen wird. Schönen Abend noch, danke. Er unterhält sich ganz entspannt mit wem auch immer, nein, doch. Kommt ziemlich weit außen mit der Holden. Runde 4? Ja, Runde 4. Soweit keine Komplikation auf der Strecke, soweit alles ruhig, außer am Rand. Das ist aber super. Kriegen wir hin. Dem Subjekt geht's gut. Wir laufen mal weiter. Alles klar. Viel Erfolg. Letzte Runde. Ja, das war ein kurzer Kommentar des Bodyguards. Scheint soweit alles noch im Schnitt zu sein. Läuft. Nicht nur Lindler, sondern auch Team 9. So, wir haben jetzt 20.29 Uhr. Es ist eine große Lücke. Es ist kaum noch was zu sehen, aber Team 9 muss noch die fünfte Runde bestehen. Da kommen zwei weitere Laufende. Und dahinter auch noch einige andere. Das Feld ist sehr zerfasert. Da ist er. Er kommt durch die Kurve gelaufen. Letzte Runde. Christo. Nein, er geht ein paar Meter. Oh, noch alles im Lack? Nee. Nicht mehr? Nee. Ah, ist doch das letzte Stückchen. Aber Sarah hat aufgegeben, das heißt... Das dachte ich mir schon. Du wirst gewinnen, was? Ja, ne? Ja, nee, die kommen jetzt gleich. Die hat mich nicht überholt. Ne? Nein, du wirst es schaffen. Ja, eine vom Team 9 hat aufgegeben, eine Teilnehmerin. Schade, das wäre ihr Preis gewesen. Jetzt auf den letzten Stipp die Holde und ihr Bodyguard. Eher ganz entspannt. Ah. Ihr schafft das. Ja, Team 9. Super Sache, Team 9. Ich hörte hier ganz gespannt in die letzte Runde. Das ist quasi die letzte Steigung, also nochmal die letzte anständige Steigung. Da kommt da gleich ja nochmal eine, aber das ist jetzt quasi für den Kopf die letzte Steigung. Ich habe gehört, eine eurer Partnerin hat aufgegeben. Ja, das haben wir eben auch gehört. Ja. Ja, aber der Chevy läuft schon voran. Ja. Ja, das ihr werdet ja das super. Also schaffen. Ja, natürlich. Wenn du den jetzt nicht noch abziehst. Na, aber das machen wir nicht. Das Subjekt ist außer Sicht. Na. Sie schaffen das. Ja, ebenso. Bis gleich dann. Das war's von Team 9 hier oben von der Verkehrsinsel auf Höhe Eichenhofstraße, Kamperstraße. Ich gucke mir das jetzt nicht weiter an. Ich gehe jetzt einfach mal die Kamperstraße runter, weil es geht ja jetzt gleich ab mit der Siegerehrung. Ja, 10 Kilometer ist da schon eine Leistung. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich wäre wahrscheinlich schon nach einem Kilometer platt gewesen. Aber ja, es zahlt sich doch aus, wie viel die Holde auf ihrem Laufband läuft. Und wegen Rob müssen wir uns keine Gedanken machen. Der läuft das eben mal so. Wie ihr hört, die Samba-Gruppe befindet sich auf der Eichenhofstraße. Das halt hier über den ehemaligen Entenpark, den Park am Haus Blietz, rüber. So, ich komme jetzt ins Zentrum. Da kommt der Bodyguard mit der Holden unter Beifall. Jeden Moment der Zieleinlauf. Das wird gut, das ist super. Das haben sie geschafft. Hoi, wo seid ihr? Okay, da war ich eben auch, aber da wart ihr nicht. Na so, bleibt ihr da jetzt noch oder geht ihr die Chips zurückbringen? Oder? Gut, da komme ich jetzt. Hä? Nee, okay, nee, mir geht's drum wegen Mama, die braucht ihre Jacke ja, denke ich mal. Ja, okay, dann komme ich hinten rum von der Hauptstraße. Ich gehe jetzt nicht mehr durch das Gewühl, ne? Bis gleich, ciao. Hey. Glückwunsch. Danke. Oh ja, jetzt wird es Zeit. Ah, hallo, du auch da. 1,10. Ja. Ja. Ja, 1,10. Ist aus, oder was? Nee. Ist an. Was erwartest du? Ich weiß ja, gar nicht, Top 50%. Ja. Ich habe keine Ahnung. Der Niner. Ja. Ja. Sehr gut. Das wird ja online gestellt, ne? Ja. Ja, du kannst die Urkunde online runterziehen nachher. Ja, ich will nur meine Zeit wissen. Die Urkunde ist mir egal. Das mache ich. Ja, eine Stunde neun, ja. 25, 15. Wir also wissen auf jeden Fall, zu welchen Zeiten der oben vorbeigekommen ist. Ja. Da kannst du es ungefähr berechnen. Wir haben ihn an der Pollerhof gesehen auf Sichtweite. Ja. Das heißt, wie gesagt, knapp eine Minute vor uns, damit 1,8,50 maximal. Ja, aber der war doch immer grottenentspannt. Ja. Weil der spazierte zum Teil schneller als manche liefen. Das war super. Ja, weil mein Problem ist aber, ob ich so richtig langsam jogge oder schnell jogge, macht für mich keinen Unterschied. Ich bin genauso erschöpft, wenn ich langsam jogge, wie wenn ich schnell jogge. Das heißt, ich bin einfach immer schnell gejoggt, bis ich nicht mehr konnte und habe dann Abfahrt gemacht. Ja. Aber war doch super. Ich habe zwischendurch schon meiner Liebsten geschrieben, die war schon, ist das jetzt die neue Laufmode? Ja, für dich doch immer. Du musst doch immer irgendwie... Wenn du nicht auffällst, dann bist du doch nicht da. Aber es waren noch welche nach uns, oder? Ja, es waren noch welche nach euch, ganz klar. Also mehr als zwei nach uns. Das kann ich nicht genau sagen. Als ihr durch wart, bin ich dann gegangen, weil es macht ja keinen Sinn mehr, da oben stehen zu bleiben, weil ich dachte, du brauchst deine Jacke. Ja, ja, genau. Ne? Das ist auch richtig. Ich bin ja... Für uns bin ich auch, ist das eine gute Zeit. Ich bring mal eben die Chips zurück und nehme das Geld wieder. Wo treffen wir, oder kommen wir mit? Ja, ich würde sagen, wir gehen mit, oder? Oder, also ich gehe auf jeden Fall mit. Bleibst du hier mit oder kommst du mit? Was? Chips wegbringen. Ich will die Chips wegbringen. Bleibst du mit oder gehst du mit? Ich würde noch einen Moment hier bleiben. Ihr geht ja wahrscheinlich nicht nach Hause, oder? Gehen wir dann. Oder wollt ihr das Drohnenzeug gucken? Was? Ich weiß nicht, ob wir das von hier oder ob wir das von uns gucken können. Von uns aus können wir das wahrscheinlich das auch sehen. Wenn es Jugendherberge ist, das ist wahrscheinlich hoch genug. Aber dein Ding, nicht mein Ding. Ich bleib einen Moment hier und dann gehe ich nach Hause. Ja. Aber ich habe keinen Schlüssel. Dann wird ja wohl wer zu Hause sein. Achso, ihr geht ja vor. Kriegen wir noch ein Bild? Ein Endbild? Oder? Haben wir schon. Habt ihr schon? Willst du auch noch ein Endbild? Ja, dann musst du mir schicken. Ja. Ne? Alles klar. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ja. Jack's Event Service. Anzugbahn! Weil Jack. Für jedes Mal einen Euro gekriegt hätte, wenn er steinreich hier rausgegangen. Wenn wer? Robin, für jedes Mal, wo er einen dummen Spruch für sein Outfit gehört hat, einen Euro gekriegt hätte, wird der Steinreich. Was hat er denn jetzt gehört? Anzugmann! Genau, Anzugmann. Ja, hast du, hör mal, habt ihr gesehen, da ist einer gelaufen, Bart, Zöpfchen, Rock und barfuß. Den haben wir zu Anfang gesehen. Barfuß auf diesem beschissenen. Das ist. Ja. Hier haben sie auch, wenn sie mich immer angesagt. Wer hat dich angesagt? Anzugmann? Genau. Zum sechsten Mal der Anzugmann mit Karin. Osterhase! Aber meine Karin, nicht meine Karin. Das ist ja klar. Osterhase? Osterhase, wir hatten noch das Interview. Ja, ich weiß. Du erinnerst dich. Ich weiß. Ja, jetzt bist du schon wieder on air. Ja, ist schön. Ja. Perfekt. Hä? Perfekt. Ja, perfekt. Ja. Ja, meine Jungs sind immer für irgendwas gut. Das ist, irgendein Jack machen die immer. Das muss auch sein. Genau. Hast du gesehen, die eine Person hier mit Rock und barfuß? Ja. Knaller. Ja. Auf dem Pflaster, auf den Steinen hätte ich nie gemacht. Ich meine, ich mach das sowieso nicht. Ich sterbe ja dabei. Ich wäre auch nur... Drei Meter laufen. Hecheln, sterben. Ich wäre bis zum Rewe gekommen und dann wäre ich gestorben. Ja, genau. Ja. Ja, aber die Gemeinde muss halt auch was tun. Hier, ne? Ja, klar. Das ist sowas gut gar nicht. Ja. Und, ich kann nicht so ein Event haben, wo es sind 2606 Läufer dabei gewesen. Ja. Das ist vollkommen irre. Die hat keine Chips mehr und gar nichts. Ja? Mhm. Und dann hast du, da kannst wenig Sand drauf schmeißen. Ja. Ja, aber dann hast du wieder Rutschgefahr, ne? Ja, dann machst du ja muss der Kram wieder runter, aber... Aber sie können auch zweimal im Jahr können sie hier Zement rausmachen. Entschuldigung. Dass es nicht locker ist und... Boah, das Ding ist so tief. Ja. Deswegen haben wir ja... Deswegen bauen wir ja genau hier. Und die Leute machen viel langsam, außer die Spitze. Aber die Spitze weiß das. Die geht ja fünfmal hier vorher lang und wer weiß was. Und sonst? Ja, alles schick. Hat diesmal leider nicht geklappt. Ich wollte ja dieses Jahr nochmal runterkommen. Macht 5000 Eier hattet ihr? Und 5000 Besucher. 5000 Besucher, war die Hölle, ne? War die Hölle. Wir haben mittags mal um eins oder so, als wir den ersten Stop gemacht haben, haben wir einmal so umgefilmt mit KI. Und die haben wir dann zählen lassen, da waren dann 2500 Leute da. Okay. Also 2,6 irgendwas. Wir haben es dann runtergemacht auf 2,5, weißt du. Und dann haben wir es halt hochgerechnet über den Tag. Da waren 5 da. Kein einziges Ei mehr da. Ein Riesenspaß gehabt, wirklich ein Riesenspaß gehabt. Okay. Aber mittlerweile wetten wir ja. Also wir haben... Wann alle Eier wechseln oder wann die goldenen Eier durch sind? Nee, wir wetten immer so abends, wenn wir dann so wirklich alles fertig geplant haben und wer weiß was, fällt mir irgendwie Wette ein. Normalerweise holen wir das neue Dreigestirn daher. Dann sagen wir irgendwas, das schafft ihr sowieso nicht. Waren das neue Frauendreigestirn da. Dann hatten wir aber das diesmal das erste Mal, weil wir so Steps gemacht haben. Mhm. Wegen der Versteckerei, wegen dem Absammeln, haben wir das erste Mal so einen Laufparcours gehabt und sowas und eine Geschichte. Wir haben mir selber eine Osterhase-Geschichte geschrieben. Okay. Die war der Knaller, weil keiner von uns vorlesen wollte. Haben wir noch mit Lindlanger Schützen gewettet. Seit Wetten, ihr kommt nicht, die Geschichte vorlesen. Natürlich standen sie da mit dem Montur und allem, haben die Geschichte wirklich vorgelesen. Der erste Vorsitzende hat die vorgelesen. Mega. Schön, danke. Ja, danke dir. Ja, bis dann, ciao. Hä? Einmal und nie wieder? Machst du nicht mehr? Nein, nicht mehr. Aber du hast dich doch super gehalten. Ja, ich war nicht Letzte, ne? Nee. Und nicht gemeckert. Und nicht Vorletzte, ne? Ich habe in der ersten Runde gesagt, wie das laufen wird und da hat sie ganz akut aufgehört. Ja, war ganz positiv. Ja, ist ja auch super gelaufen. Absolut. Aber ich schätze mal, du hättest das wahrscheinlich in einer halben Zeit gemacht allein oder was? Ja, fast. Sagen wir mal 55 wäre wahrscheinlich so bei mir realistisch. Ja. Okay. Und das machst du dann nächstes Jahr? Wenn ich jetzt wieder ein bisschen übe. Schutzblech. Ja, ich hätte es mal auf Seite. Aber ich bin doch mit der Zeit geil zufrieden. 1,10 finde ich. Ja, ich habe gesagt, das hatten wir doch am Pemnader auch, ne? Mag sein. Ich habe gesagt, für dich, solange wir so unter 1,15 sind, das wäre jetzt so mein Ziel für uns gewesen. Hat ja optimal geklappt. Das hat optimal geklappt. Ich war am Anfang zu schnell. Also ich habe da mit den 6 Minuten im ersten Kilometer, wo ich echt gerne so, oh Scheiße. Echt? Oder eher gesagt, der zweite Kilometer hier bergunter waren 6. Ja gut, aber das bergunter kannst du so auch nicht zählen. Das ist, solange du nicht aktiv Gas gibst, sondern dich treiben lässt, ist ja alles easy. Unsere Nachbarn mehrfach gesehen. Wir haben gewartet und haben uns mal angefeuert bis auf die letzte Runde. Stark im Anzug gemacht. Einzige, was noch gefiltert hat, wären wir. Schick. Da habe ich mir einen Stein verdient. Ja. Ich dachte, wir glatt 2 haben. Nee. Ja, wie gesagt, ich hätte das nicht. Ich hatte heute, als ich losgegangen bin, hatte ich einen Hustenanfall. Das war nicht mehr feierlich. Dann habe ich mich in die Bushaltestelle da oben gesetzt und gewartet, bis so ein paar Leute kommen. Ich dachte so, das dauert jetzt noch so 10 Minuten. Da waren da 6 Minuten die Leute schon da. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ja, ich habe dich auf der ersten Runde gar nicht gesehen. So, da waren wir noch zusammen unterwegs. Und meine Kuh, hast du nicht gehört? Als mir ist die Jacke runtergefallen. Und dann hat er gesagt, wenn ich ihn Papa sehe, gebe ich ihm die Jacke. Ja, ich sag, er muss aber jetzt noch eine Runde warten. Nee, genau, ich habe ihn gefragt, so, willst du die im Ziel haben? Oder, ne? So, nö, das passt schon. Nee, Papa kommt schon. Ne? Ja klar, ich kümmere mich ja um meine Holde. Weil sie auch sagte, ja, eine Jacke hat er gesagt, nimmt er. Ich so, ja, ich werde meine Sacke auch nicht losgeben. Drunter sieht ja das weiße Hemd grauselig aus. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du da... Das Wasser ist so sexy, ja. Naja, das war ja ein für die 5. Runde, was da heißt. Das ist mir ja scheißegal. Auf jeden Fall waren wir der Burner mit dem Anzugmann. Ja, auf jeden Fall. Aber das war ja klar. Immer noch doppelte Anfeuerung. Der Anzugmann. Das habe ich ja nur für dich gemacht. Ja, natürlich. Damit auch jeder sieht, dass Karin kommt. Ja, und der es nicht gesehen hat, wurde dann, oh, nächste Runde richtig, Karin. Aber der Oberknaller war eben, das war auch für mich praktisch, ich musste ja nur noch einen langen Typen suchen, der so eine weiße Joppe hat. Okay, Christopher kommt um die Ecke getalpst. Ja. Und da musste ich halt gucken, dass er, hi, dass er im Anzug kommt. Und dann war für mich auch alles klar. Ja, haben wir erstmal wieder 10 Minuten 16. Ja, nee, ich bin da stehen geblieben, weil... Weißt du nie, wann die Autos kommen. Das ist ein super Platz. Ja. Der beste Platz ever. Aber es sind doch einige Leute mit AirPods gelaufen, ne? Ja, so einen oder anderen hat man gesehen. Also ich muss sagen, da diese Trommelkombo bei dem DRK-Wagen, die hat mich noch mal angefeuert, da schneller zu laufen, weil das ist ja zu furchtbar laut. Die große Trommelung. Also, ja, die da oben in der Kurve. Ja. Dann, also da in dem DRK-Wagen wäre ich wahnsinnig gefahren. Da habe ich und ja Victoria das Video gedreht. Ja, ich weiß, das habe ich mitgekriegt. Aber da habe ich noch gedacht, boah, jetzt jedes Mal sieh zu, dass du da dran vorbeikommst, das ist ja furchtbar. Ja, bei einmal waren sie nicht so dabei. Da war quasi gerade einmal Satzpause. Okay, wegen mir. Aber... Ja, die anderen Male hat schon, da habe ich schon auch mit auf meinem Bäuchlein rumgeklopft. Ja, der hatte so Spaß dabei. Ja, ja. Hat mir Getränke getragen. Ja, ich hab mit den Leuten an der Eisdiele geschnackt, während du deinen Boxenstopp hattest. Genau, ich war in der Eisdiele beim Boxenstopp. Ja, das auch noch, ne? Also, ohne den Boxenstopp hätten wir Chrissy aber gehabt. Ja, genau, das hätten wir gehabt, tatsächlich. Aber dann hätten wir uns einen Kopf an Kopf rennen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann wäre der halt gerannt und wir nicht, das wäre auch schon okay. Aber ich bin zufrieden. Ja, siehst du, vollkommen umsonst nervös. Ja, nervös nicht, aber so ist mir einfach zu spät. Ja, mir wäre es sogar zu lästig. Ja, davon ab, ja. Fürs nächste Mal wird es mir auch zu lästig sein. Das ist hier auch Parken live. Ja, diesmal habt ihr mich nicht gehört. Weißt du, Robin meinte, ich hätte ihn hören können auf der Pollaufstraße und als ihr eben gerade, wir waren am Kreisel, als ihr gerade... Da hat irgendeiner Anzugmann geschrien. Ja, das so, doch, weiß ich doch nicht. Ich reagiere nicht auf jeden. Aber das Robin sich nicht unbedingt. Und, wie fühlst du dich? Also an sich finde ich es cool, bin zufrieden, aber ich bin auch echt kaputt. Ja. Also ich konnte die ersten 100 Meter, eigentlich bis wir zum Kreisverkehr waren, gar nicht laufen einfach. Weil, also nicht richtig, weil meine Dinger hier so verkrampft waren. Ich bin halt wirklich so gelaufen. So ein typisch Rennen, bis ich endlich wieder laufen konnte. Aber ich habe mit einer Stunde 30 gerechnet und habe ungefähr Stunde 9 gebraucht, deswegen damit bin ich eigentlich zufrieden. Ja, ich habe mich eben noch mit dem Osterhasen unterhalten. Wie ich gehört habe, gab es da immer eine Ansage, wenn der Anzugmann kam. Aber ja, er hat es wieder gerissen. Jeder kennt jetzt auch meine Holde. Weil daneben, cool. Ja, ja, schön. Dabei sein ist alles. Ich habe die dritte noch voll gemacht. Ja, habe ich mir gedacht, weil du musstest ja eh wieder da runter, ne? Ja, da kannst du ja auch. Ja, nee, ich habe dich vermisst. Ich dachte so, kommt sie nicht mehr, kommt sie nicht mehr, kommt sie nicht mehr, sie kommt nicht mehr. Also Mama hatte noch einen Boxenstopp, ne? Sonst in der Eisdiele. Da sagte der Robin, also sonst hätten sie dich wahrscheinlich ja gehabt. Aber dann sagt er, aber am Schluss wärst du wahrscheinlich jetzt einen Sprint gemacht und dann hätten sie auch wieder verkackt. Ja, also der Plan war, als ich wirklich diese Bestätigung von dir hatte, aber ich dachte mir die ganze Zeit, hätten die mich überholt, hätte Robin mir irgendwie das zuteil gegeben. So, nee. Deswegen, und als ich dann von mir die Bestätigung hatte, die sind immer noch hinter mir, dann war mein einziges Ziel, okay, ich will jetzt vor der, weil wir ja vorher noch drüber gesprochen hatten, dass sie so meinte, ja, und wenn du jetzt doch vor mir bist und heimlich trainiert hast, für einen untrainierten Raucher war das schon ganz gut. Und dann, als ich die Bestätigung hatte, ich lauf und hätte ich den wirklich irgendwie noch gesehen oder so, es wäre mir alles egal gewesen, ich wär in den Vollsprint übergegangen, hätte mich wahrscheinlich aufs Maul gelegt, hätte wahrscheinlich gekotzt, egal, Hauptsache ich bin noch vor denen da. Ja. Das war dann mein Ziel. Super. So, Drohnenshow. Da stand Lindler, jetzt Lindler läuft. Ja, wird schön in den Himmel geschrieben mit Drohnen. Es läuft, dreht sich sogar ein bisschen hin und her, 3D-mäßig. In einem leichten Grün mit einem lila Schatten, der von der einen zur anderen Seite läuft. Lila Sternchen, die Drohnen sortieren sich um. Und selbstverständlich das Logo. Es wandelt sich mutmaßlich in eine laufende Figur. Run. Ah. Sieht nach einer weiblichen Figur aus mit Baseballkappe und Zopf. Zerfasert in, ist auch schön Mucke, wahrscheinlich dort am Marktplatz, wo man es sehen kann. Jetzt wird der Oberbergische Kreis gezeichnet, man weiß es nicht. Nein. Oder das Ortsgebiet von Lindlar. Irgendwas in der Richtung. Jetzt steht Danke im Himmel. Changiert in verschiedenen Farben, lila, grün, Regenbogen und selbstverständlich das Logo der Firma, die es ausrichtet. Also nicht Lindlar läuft, sondern die Drohnenshow. Jetzt kommen noch verschiedene Firmen, die möglicherweise Lindlar läuft sponsern. Ja, also diese Drohnenshow ist in erster Linie eine Präsentation der Logos der Sponsor von Lindlar läuft. Die machen das sehr schön, das heißt, es ist mehr so ein Gekrissel, während sich die Drohnen neu sortieren. Und man kann es ungefähr ahnen, was nachher dabei rauskommt, dann schalten die ab. Und jede Drohne schaltet dann die Farbe, die sie am Schluss haben soll, passend für das Logo. Ich werde die ganzen Namen jetzt hier natürlich nicht nennen, aber es sind diverse Einkaufshäuser, Industriefirmen hier aus der Region. Jetzt steht da schick auf Wiedersehen und das war's. Also in meinen Augen eine sehr nette Werbeveranstaltung. Ja, zeigt natürlich, was man mit Drohnen alles machen kann und was man da auch hätte machen können. Aber leider, leider, leider ist es das dann doch nicht. Egal. Kommt am Schluss noch eine Rose oder ein Herz. Irgendwas Rotes. Ein Herz. Wirkt fast dreidimensional. Changiert auch noch mit einem Weißton drüber. Das ist schick gemacht. 2026, Lindlar läuft. Kommt jetzt noch ein Datum. Die Spannung steigt. Die Drohnen fliegen auseinander, sortieren sich neu. Es ist ein Glitzern. Eine Rakete steigt in den Himmel. Also, und es explodiert in mehreren Kränzen. Feuerwerk, alles mit Drohnen in verschiedenen Farben. Das ist nett. Ja, und ich denke, das war's. Ja gut, noch mehr Feuerwerk. Ja, und jetzt landen die Drohnen in Gelb langsam auf der Wiese in der Nähe der Jugendherberge oder an der Jugendherberge. Wer weiß das schon? In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. 2026. Aber den Podcast, eine neue Konserve, gibt selbstverständlich früher. Bis dahin, gehabt euch wohl. Und mit diesem Bombenereignis endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 228 vom 15.05.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Tja, Lindler lief und so kam ich tatsächlich doch noch zum Osterhasen. Sorry für den Hintergrund, aber ich musste unerwünscht GEMA-pflichtige Hintergrundmucke mit anderen Klängen kakophonieren. Hauptsache, der Dialog ist noch halbwegs verständlich. Meine Holde schrittierte dann mit mir am Sonntag die Standardrunde durch den Schlosspark. Zu unserem Erstaunen sind die Brücken fertig. Näheres nebst Fotos gibt's bei Zeiten. Die Diva hat neue Bremsen und wieder 2 Jahre TÜV. Leider unten drunter aber Rostblüten, denen Einhalt geboten werden sollte, sofern ich an einer längerfristigen Beziehung interessiert sei. Welch interessanten Tipp ich diesbezüglich erhielt, hört ihr mutmaßlich in der nächsten Konserve. Und wo wir gerade bei Konserven sind, wie ich neulich erwähnte, verhindern diverse Umstände in nächster Zeit regelmäßige wöchentliche Konserven. Ich plane zunächst ein 14-tägiges Intervall, durchschnittlich variabel und nicht immer zwangsläufig in einer geraden Kalenderwoche. Ich zähle auf eure Treue. Bis dahin.